Kapitel 7 Die Dialektik der Negation. Hier sind einige Zitate, die zeigen, was frühere zionistische Ideologen über ihre Brüder, die Diaspora-Juden, dachten, für die sie ein nationalistisches Projekt auf Grundlage rassisch-ethnischer Identität entwickelten. Zitat: Der Jude ist die Karikatur eines normalen, natürlichen Menschenwesens, sowohl in körperlicher als auch geistiger Hinsicht. Als Einzelner in der Gesellschaft revoltiert er und wirft die Zügel sozialer Pflichten ab, kennt weder Ordnung noch Disziplin. Zitat Ende. Aus Unsere Shomer, Weltanschauung, Hashomer Hatzair, Dezember 1936, Seite 26, zitiert von Lenny Brenner. Zitat: Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass die Juden, kollektiv gesehen, kränklich und neurotisch sind. Jene so schnell verletzten Berufsjuden, die diese Wahrheit mit Empörung bestreiten, sind die größten Feinde ihrer Rasse, denn damit führen sie sie auf die Suche nach falschen Lösungen oder höchstens Linderungen. Zitat Ende. Ben Frommer, Die Bedeutung eines jüdischen Staates. Jüdischer Ruf, Shanghai, Mai 1935, Seite 10, wie von Lenny Brenner zitiert. Zitat: Der unternehmerische Geist des Juden ist unbezähmbar. Er weigert sich, Proletarier zu bleiben. Er wird die erstbeste Gelegenheit ergreifen, eine höhere Sprosse auf der sozialen Leiter zu erklimmen. Zitat Ende. Aus Die wirtschaftliche Entwicklung des jüdischen Volkes von Ber Borochow, 1916. Zitat: Der emanzipierte Jude ist sich unsicher in seinen Beziehungen zu seinen Mitmenschen, ängstlich gegenüber Fremden, argwöhnisch selbst gegenüber dem geheimen Gefühl seiner Freunde. Seine besten Kräfte erschöpfen sich in der Unterdrückung oder zumindest in dem mühsamen Verbergen seines wahren Charakters. Denn er fürchtet, dass sein Charakter als jüdisch erkannt werde, und er empfindet nie die Befriedigung, sich so zu zeigen, wie er ist, in all seinen Gedanken und Gefühlen. Er wird zu einem inneren Krüppel und nach außen hin unwirklich und dabei stets lächerlich und hasserfüllt gegenüber allen Menschen höherer Empfindung, wie alles, was unwirklich ist. Alle besseren Juden in Westeuropa ächzen darunter oder suchen Erleichterung. Sie haben nicht länger den Glauben, der die zum Ertragen von Leiden notwendige Geduld bietet, weil sie in ihnen den Willen eines strafenden, nicht aber liebenden Gottes sieht. Zitat Ende. Max Nordau, Ansprache auf dem ersten Zionistenkongress 1897. Frühe zionistische Ideologen äußerten sich recht unverblümt, wenn es um die Diaspora-Juden ging. Ber Borochow diagnostizierte eloquent die inneren jüdischen, nicht-proletarischen Tendenzen. Max Nordau nahm kein Blatt vor den Mund, wenn er der immanenten jüdischen sozialen Inkompetenz nach der Emanzipation entgegentrat. In den Augen von Hashomer Hatzair ist der Diaspora-Jude nichts als eine Karikatur, und für Ben Frommer haben wir es mit nichts Geringerem als einer Neurose zu tun. Dennoch waren sie optimistisch. Irgendwie glaubten sie, dass ein Neuanfang den emanzipierten Juden von dem heilen würde, was einigen als schmachvolles Schicksal erschien. Sie glaubten an eine globale jüdische Heimkehr und waren davon überzeugt, dass ein solches Unternehmen die Juden von ihren inhärenten Symptomen heilen würde. In einem unmittelbar nach dem ersten Zionistenkongress 1897 veröffentlichten Artikel schrieb Ahad Ha'am, der in dieser Zeit prominenteste jüdische Polemiker, Zitat: Der Kongress meinte dies, dass, um allen diesen Schwierigkeiten, die von Nordau beschriebenen jüdischen antisozialen Symptome, zu entkommen, ist die Errichtung eines jüdischen Staates notwendig. Zitat Ende. Inspiriert von Ideologien des 19. Jahrhunderts, wie Nationalismus, Marxismus, Frühromantik, Darwinismus und Lebensphilosophie, predigten frühe Zionisten die entstehende Bindung zwischen dem Juden und seinem Boden. Naiv glaubten sie, dass die Liebe zu Ackerbau, Landwirtschaft und Natur den emanzipierten Juden in ein normales, zivilisiertes, menschliches Wesen verwandeln würde. Frühe Zionisten sagten voraus, dass der Zionismus eine neue, authentische Form der Jüdischkeit erschaffen würde, in der Juden berechtigten Anspruch darauf hätten, sich selbst als diejenigen zu lieben, die sie sind, anstatt als diejenigen, die zu sein sie behaupten. Während die Sozialisten unter ihnen über ein neues Engagement für die Ideologie der Arbeiterklasse sprachen, das waren Katzanelson, Borochow, A. D. Gordon, träumte der rechte Flügel, Jabotinsky und Frommer, von einer Herrenrasse, die sich erheben und über das Land herrschen würde. Sowohl die Rechte wie auch die Linke glaubten wirklich, dass Juden dank ihrer Heimkehr in der Lage wären, ihre traditionellen Charakterzüge durch Gleichheitsstreben zu ersetzen. Sie waren wahrhaft der Überzeugung, dass Zionismus Juden in Menschen wie alle Menschen verwandeln würde. Sie verstanden nicht, dass bereits die Prämisse grundsätzlich falsch war, denn andere Menschen möchten nicht wie andere Menschen sein. Anders ausgedrückt, solange Juden darauf bestanden, wie alle Menschen zu sein, würden sie stets scheitern, sie selbst zu sein. Ebenso wie frühe Zionisten nie versuchten, das Ausmaß ihres prophetischen Traums zu verschleiern, so unternahmen sie auch keine Anstrengung, ihre Verachtung für ihre diaspora-jüdischen Brüder zu verbergen. In ihrer heranwachsenden Fantasie eines nationalen Erwachens würden Juden sich von Gier und Geldstreben sowie von kosmopolitischen Tendenzen trennen. In ihrer Vision war Zion da, um den Juden in ein normales, organisches, menschliches Wesen zu verwandeln. Die Reise nach Zion sollte den durch die Emanzipation geschaffenen Zwiespalt beseitigen. Sich in Zion niederzulassen, sollte einen neuen Menschen gebären. Einen Juden, der sich selbst mit Stolz betrachtet, einen Juden, der Jüdischkeit mit Sinn erfüllt, einen Juden, der durch positive Qualitäten definiert ist, anstatt durch bloße Negation. Emanzipiert, assimiliert und zionistisch. Geht es um säkulare Juden, werden die Dinge kompliziert. Während praktizierende Juden leicht ein paar messbare Qualitäten aufzählen können, mit denen sie sich identifizieren, zum Beispiel, dass sie Anhänger des Judentums sind, die jüdischen Gesetze einhalten, den Talmud befolgen, die Koscher-Speisegesetze beachten und so weiter, haben emanzipierte säkulare Juden sehr wenig positive Identifikationsmerkmale anzubieten. Fragt man einen säkularen Juden, was ihn zu einem Juden macht, kann man Folgendes hören: Ich bin kein Christ und auch kein Muslim. In Ordnung, aber was insbesondere macht dich dann zu einem Juden? Er mag sagen: Ich bin nicht bloß Amerikaner, Franzose oder Brite. Ich bin irgendwie verschieden. Tatsächlich fällt es den sogenannten emanzipierten, assimilierten, säkularen Juden schwer, irgendeine positive Eigenschaft anzuführen, die sie als Juden identifiziert. Emanzipierte Juden sind per Negation definiert. Sie sind durch die vielen Dinge definiert, die sie nicht sind. An genau diesem Punkt griff der Zionismus ein. Seine Mission war, die Juden in einem Projekt mit dem Ziel einer authentischen Identifikation zu mobilisieren. Der Zionismus sollte den Juden in Begriff einer Zugehörigkeit denken lassen. In der zionistischen Fantasiewelt sollten die Generationen von Heimkehrern erklären: Wir sind die neuen Juden, wir sind Israelis, wir sind Menschen wie alle anderen Menschen, wir leben auf unserem Land, dem Land unserer Vorväter. Wir sprechen Hebräisch, die Sprache unserer Vorfahren, wir essen das Obst und Gemüse, das wir selbst auf unserem Boden anbauten. Der Zionismus scheiterte aus verschiedenen Gründen. Er hätte nie den Sieg davontragen können. Vom ersten Tag an war er mit einem endlosen Register von Sünden verquickt. Jedoch, wie schnell auch immer sich der Zionismus als kriminelle Praxis etabliert hat, es lohnt sich ein Blick auf seine Kritik an der emanzipierten diaspora-jüdischen Identität. Schließlich ist der sogenannte emanzipierte Diaspora-Jude immer noch per Negation definiert. Und allein diese Tatsache hat schwerwiegende Folgen. Die Politik der Negation. Um zu begreifen, was jüdische Diaspora-Identität im 21. Jahrhundert bedeutet, täten wir gut daran, herauszufinden, ob die Idee der emanzipierten jüdischen Identität sich überhaupt geändert hat, seit die frühen Zionisten vor mehr als einem Jahrhundert ihren problematischen Charakter enthüllten. Wie bezieht sich zum Beispiel ein jüdischer Marxist auf seine Jüdischkeit? Während meiner Jahre in Europa begegnete ich Gruppen von Menschen, die sich selbst Juden für den Frieden, Juden für Gerechtigkeit in Palästina, Juden gegen Zionismus, Juden für dies und Juden für das nennen. Kürzlich hörte ich von Juden für den Boykott israelischer Waren. Gelegentlich frage ich mich, was im Zentrum dieser ethnozentrischen, separatistischen, friedliebenden Bestrebung steht. Ich kann auch zugeben, dass ich, obwohl ich vielen deutschen Friedensaktivisten begegnet bin, niemals eine arisch-palästinensische Solidarität, Arier für den Frieden-Gruppe oder Aktivisten von der Antikriegsbewegung der Weißen traf. Es sind irgendwie immer Juden und nur Juden, die sich in rassisch orientierten oder ethnozentrischen Friedens- und Solidaritätskampagnen engagieren. Bär Borochow und Max Nordau gaben uns darauf eine mögliche Antwort. Auf der Suche nach einer politischen Identität erlag der emanzipierte Jude letztendlich der Dialektik der Negation. Seine oder ihre politische Identität ist durch das definiert, was er oder sie nicht ist, anstatt dadurch, wer er oder sie ist. Als Gruppe vereint sind sie nicht Deutsche, sie sind nicht Briten, sie sind nicht Arier, sie sind nicht Muslime, sie sind auch nicht gewöhnliche Proletarier oder sogar langweilige Friedensliebende, sie sind nicht normale Menschen der Arbeiterklasse, sie sind Juden, weil sie nichts anderes sind. Auf den ersten Blick scheint nichts falsch daran zu sein, per Negation definiert zu werden. Doch ein kritischer Blick auf den Gedanken der Negation erhöht einige verheerende Aspekte dieser Art emanzipierter Dialektik. Ethisches Denken kann das erste Opfer der Dialektik der Negation werden. Um ethisch zu denken oder zu urteilen, ist wahrhaftiges, authentisches, organisches Denken von wesentlicher Bedeutung. Immanuel Kants kategorischer Imperativ: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde, identifiziert ethisches Denken mit einer Orientierung, die eine Selbstprüfung des Menschen auf der Suche nach einer universalen Einsicht einleitet. Ein solcher Prozess bedeutet eine gründliche Selbstreflexion. Negation erfordert aber das Gegenteil. Ihr geht es um das Ausspähen und Durchstöbern der Lebenspraxis anderer. Statt zu verstehen, wer man ist, setzt man alles daran, sich von dem anderen und von dem Universalen zu unterscheiden. Statt dem eigenen Gewissen zu lauschen und sich authentischem, ethischem Urteilen zu widmen, errichtet das negierende Subjekt seine bzw. ihre Beziehung zur Umwelt auf der Grundlage rein pragmatischer, praktischer Entscheidungen und Austauschtransaktionen. Dadurch wird höchstens ein Anschein ethischen Denkens präsentiert, aber nicht mehr. Besonders stolz sind die Israelis auf den Ethikcode der IDF, der israelischen Streitkräfte. Eine Reihe von Grundsätzen, die den Geist der IDF, Werte und grundlegende Vorschriften definieren. Israelis behaupten, dass die IDF die einzige Armee der Welt ist, die einen Ethikcode besitzt. Asa Kascher, der israelische Philosoph hinter dem Ethikcode, muss Kants Beitrag zur Ethik geschwänzt haben. Für Kant ist Ethik eine Angelegenheit des Urteils anstatt der Internalisierung eines gegebenen Moralkodexes oder von Regeln. Das ethische Wesen unterscheidet sich nach Kant durch seine bzw. ihre Fähigkeit, ein ethisches Urteil zu fällen. Das ethische Subjekt ist ständig befasst mit einer dynamischen ethischen Betätigung statt mit der symbolischen Akzeptanz gegebener Regeln. Ähnlich sind viele politische Institutionen auch von der Menschenrechtserklärung von 1948 fasziniert. Sie scheinen zu glauben, dass sie eine absolute, universal ethische Norm bietet, jenseits von Zeit und Raum. In Wirklichkeit ist dies nicht notwendigerweise der Fall. Die Erklärung von 1948 repräsentiert lediglich eine Reihe universaler Urteile, die zu einer gegebenen Zeit und an einem gegebenen Ort, nämlich dem 10. Dezember 1948 in Paris, von einer Gruppe von Menschen gefällt wurden. Aus offensichtlichen Gründen bietet sie keine Antworten auf einige andere Fragen, die sich erheben, wenn wir in der Zeit voranschreiten und irgendwelche dramatische Veränderungen durchleben. Im Gegensatz zur Kantschen Vision ethischer Urteile, die durch Offenheit gekennzeichnet sind, wird die Menschenrechtserklärung als eine Sammlung moralischer Vorschriften interpretiert. Als solche verhindert sie eine authentische moralische Betätigung. Es überrascht daher nicht, dass neokonservative Denkfabriken, moralische Interventionisten, israelische Lobbys und Unterstützer des Krieges gegen den Islam ihr Argument jeweils auf diese Erklärung gründen, die aber nur das Abbild eines ethischen Arguments bietet. Die bittere Wahrheit in dieser Angelegenheit zeigt sich beim Blick auf israelische Hasbara, das heißt Propaganda, sowie auf die neokonservative Politik weltweit und insbesondere in Amerika und dem Vereinigten Königreich. Stets präsentieren Neokonservative und Hasbara ein scheinbar ethisches Argument. Sie verwenden etwas, was wie eine moralische Entschuldigung anmutet, um einen Vorwand für einen Krieg zu liefern. Wie wir wissen, ist die sogenannte einzige Demokratie im Nahen Osten auch die einzige, die seit Jahrzehnten Palästinas große Bevölkerungsmengen hinter Mauern und Stacheldraht sperrt. Ebenso zogen Leute wie Wolfowitz und Pearl Amerika und Großbritannien im Namen eines moralischen Interventionismus von Demokratie und Befreiung in einen aussichtslosen kriminellen Krieg in Irak hinein. Offensichtlich zahlen die Palästinenser und Iraker einen hohen Preis als Opfer der Politik der Negation. Einer Politik, die mittels Klonens nur ein trügerisches Abbild von Rechtschaffenheit vermittelt. Aber die Palästinenser und Iraker sind nicht allein. Das westliche Subjekt, das mit dem Makel des Verbrechens eines Genozid behaftet ist, ist ebenfalls Opfer der westlichen Hinwendung zu einer Politik der Negation. Statt zu definieren, wer wir sind, gewöhnen wir uns daran, dass unsere Politiker uns darüber definieren, wen wir zu hassen haben. Einst war es der Nazi, dann der Rote, dann wiederum die Achse des Bösen und nun ist es der Islamofaschist. Die Liste ist ersichtlich offen für Änderungen. Noch erschreckender ist die Tatsache, dass Menschen, die der Dialektik der Negation erliegen, sich nicht für Friedensstiftung und Versöhnung einsetzen können. Der Grund ist einfach. Die Idee von Frieden, Versöhnung und Harmonie lässt die Politik der Negation schlicht kollabieren. Aus Sicht der Negation bedeutet Versöhnung Eliminierung. Seinen Nächsten zu lieben, kann zu Identitätsverlust führen. Unnötig zu sagen, dass in den vergangenen Jahrhunderten Millionen europäischer und amerikanischer Juden sich für Frieden und vollständige Assimilation entschieden. Sie trennten sich von ihrer jüdischen Identität und gingen in der Menge auf. Die Tatsache jedoch, dass die emanzipierte jüdische Identität per Negation definiert ist, mag uns auch zu erkennen helfen, warum emanzipierte Juden so oft Teil politischer Kampagnen und revolutionärer Bewegungen sind. Wer per Negation definiert ist, ist immerzu gegen etwas. Es kann bzw. können sein, die Bourgeoisie, der Kapitalismus, Kolonialismus, die Palästinenser, Irak, Iran, der Islam, die Goyim, Menschenrechtsverletzungen, historischer Revisionismus, Zionismus und so weiter. Offensichtlich ist der Weg von der Dialektik der Negation zur Politik des Hasses recht kurz.